die heißer startende Lieder am Himmel stieg um Mitternacht in Gold Orion nieder. Sie schliefen nicht, sie lagen stumm am kalten Meilensteine. Nur einer sang leicht in die Nacht, als wäre er ganz alleine. Maruschka, lass dich küssen, stell auf den Tisch den Wein. Wenn deine Lippen zünden, so teuer muss es sein. Und diese Flammen trinken, muss weihe ich und du. Hey und Herzen, Herzen, nur ein, den Schwerter. Sprangen auf die Beine. Das war das Lied vom Heimatland, ein Echo aus der Ferne, das Lied vom Wein von ihr daheim. Nun grüßt es froh die Sterne. Lass dich küssen, stell auf den Tisch den Wein. Mit deinen Lippen zünden, so feier muss es sein. Und diese Flammen trinken, nur zwei ich und du. Hey,